Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der abstrakten Suche der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallihallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Dialekten-Podcast-Folge mit eurem Ruben Vagabund. Es ist wieder ein super schöner Tag, doch ich muss leider heute arbeiten, denn mit irgendwas muss man auch Kohle verdienen, leider. Oder eigentlich nicht leider, wenn ich nicht arbeiten würde, dann wäre ich so ein richtiger fauler Sacker, glaube ich. Denn desto mehr ich arbeite, also arbeiten muss, sogar das, was mir weniger Spaß macht, umso mehr mache ich Sachen, die mir Spaß machen. Es gab mal auch eine Zeit lang, da konnte ich keinen Job finden. Das war vor ungefähr 2 Jahren. Da war ich wirklich, also da war ich arbeitslos für ein Jahr und für fast 2 Jahre eigentlich. Ich habe dann Grafiken gemacht und verkauft. Doch das war nicht wirklich Muss. Also wenn ich Geld gebraucht habe, dann machte ich ein paar Grafiken, verkaufte sie und dann wieder nicht. Und das war, glaube ich, die fauligste Zeit meines Lebens. Also so wirklich, wirklich faule Zeit, kann man so sagen. Naja, also ich weiß nicht, ob es euch auch so ergeht, aber auf jeden Fall, ich mag es, wenn ich Sachen machen muss. Also wie jetzt hier, wenn ich nicht zur Arbeit gehe, kann ich gefeuert werden, also gehe ich zur Arbeit. Meine Arbeit ist nicht schwer, ich unterrichte Studenten, die eigentlich keinen blassen Schimmer von dem haben, was ich die unterrichte und die das auch leider nicht lernen wollen. Natürlich nicht alle, es gibt immer Ausnahmen. Aber dieses Jahr habe ich eine wirklich, oder diesen Semester habe ich wirklich eine Gruppe, die ist ganz, ganz schlimm. Naja, also die Gruppe, falls ihr das hört, ihr seid super schlimm. Obwohl ich glaube nicht, dass die irgendwas machen und erst recht nicht Podcast hören. Naja. Genug über meinen Studenten hergezogen, böser, böser Professor. Ja, bleiben wir bei Japan. Gestern habe ich ja über die Yoshida Brothers gesprochen. Heute will ich mal über japanischen Rock reden. Und zwar, es gibt mehrere Gruppen, die ich eigentlich lustig finde, insbesondere die TV-Spots. Die sind wirklich, wirklich, wenn es um TV-Spots geht, dann kann keiner den Japanern, was das Kitschige angeht, ich glaube, das Wasser reichen. Und wie die sich schminken und so, dagegen sind Tokyo Hotel eigentlich natürlich, wenn ich mal das so vergleichen darf. Und jetzt nicht keine voreiligen Schlüsse ziehen, dass ich jetzt nicht Tokyo Hotel mag oder so. Ehrlich gesagt, ich mag nicht, wie die sich anziehen. Aber die Musik, wenn man sich die mal anhört, ist gar nicht mal so schlecht. Und da kann man schon verstehen, dass die berühmt geworden sind. Denn ich meine, nur das Aussehen reicht nicht aus. Obwohl, würden die nicht so aussehen, wie die aussehen, hätten die wahrscheinlich nicht so viele weibliche Fans, schätze ich mal. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, ich bin kein Musikexperte. Auf jeden Fall bleiben wir bei den Japanern und deren komischen Spots. Und es gibt ein paar Gruppen, die ihr euch vielleicht versuchen sollte anzuhören. Und zwar, die meisten haben eigentlich englische Namen. Sehr, sehr wenige japanische Gruppen haben japanische Namen. Die Lieder sind dann eher auf Japanisch und die Titel der Lieder, aber die Namen sind wirklich englisch. Wie zum Beispiel die Gruppe, die ich euch heute vorstellen werde, die hießen mal Antique Café und jetzt heißen die nur An Café. Und die finde ich sehr lustig, denn also erstmal, ich kann nicht immer unterscheiden, welcher von den Teenies da ein Mädchen und ein Junge ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ergeht, versucht mal, guck mal japanische Spots. Manchmal kann man es wirklich sagen, also man kann es nicht sagen, so generell kann man es nicht. Aber bei manchen bin ich mir wirklich nicht sicher, wie zum Beispiel, es gibt eine Gruppe, die heißen Vidol, also wird mit einem V geschrieben, V-I-D-O-L-L. Da müsst ihr mal reinschauen, auf deren Cover, ich dachte, das wäre eine reine Mädchenband. Und dabei, ich glaube, es gibt nur ein einziges Mädchen in der Gruppe. Schon seltsam und schon lustig. Ich würde auch gern so aussehen, glaube ich, wenn ich ein Japaner wäre. Denn die sind schon ästhetisch als Menschen. finde ich zumindest. Dann, es gibt eine super lustige Gruppe, die heißen The Candy Spooky Theater. Und die haben Kostüme. Das ist so eine verdrehte japanische Marilyn Manson-Version. Also die Gruppe sollte man sich nur wegen der Spots antun. Die Musik mag ich eigentlich nicht, die die machen. Aber diese TV-Spots sind wirklich, also diese, heißt das Spot? Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Also diese kleinen Filmchen, die Lieder begleiten? Naja, ich glaube, ihr versteht, worum es geht. Gut, bleiben wir beim Ankafe. Also diese junge Gruppe, und die sind wirklich jung, oder zumindest die sehen jung aus, und das ist auch typisch japanisch, dass die sehen wirklich jung aus, jung, bis zu einem gewissen Alter, das kann unterschiedlich ausfallen, und dann sind die auf einmal alt. So von fast von einem Tag auf den anderen. Und das ist jetzt wirklich kein Klischee. Ich kenne viele Japaner und die meisten von denen, die sehen genauso aus wie vor 10 Jahren, als ich die kennengelernt habe. Und ich denke mal, in 10 Jahren sehen die genauso aus und dann in einem Jahr werden die plötzlich alt werden. Graue oder weiße Haare und sowas, also wirklich seltsam. Ja, fehlt bei uns in Europa, wir Eltern leider, also so richtig sichtbar, nicht alle. Ich auf jeden Fall, denn, keine Ahnung, ich habe solche Gene bekommen. Nun, das Lied, welches Lied stelle ich euch vor? Genau, ich stelle euch ein Lied vor, das einen super Titel hat. Und zwar heißt es Wagamama Koshin Kuoku oder so ähnlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich würde jetzt mal sagen, achtet mal auf den Text. Ich verstehe kein einziges Wort, aber es ist super lustig, wie die singen. Also überhaupt, also die ganze Gruppe ist irgendwie so eine Anime-Japan-Version. Mit sehr, sehr coolen Ideen, also jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es die Gruppe ist, die die Videos bestimmt, ich schätze mal nicht, aber die Leute, die Videos machen, Videos, genau, nicht Spots, Videos, Musikvideos, das ist das Wort, yay, ich habe es herausgefunden. Also die Leute, die die Musikvideos machen, sind eigentlich sehr kreativ, denn zum Beispiel in diesem, also diesen Wagamama Koshin Kuoku oder sowas, die haben dann so Leuchten, so Polizei, diese Polizeisirenen, also das, was oben sich dreht, haben die genommen, haben die Lampe rausgeholt und haben 2 Fotos reingeklebt und dann drehen sich die Fotos in diesen Rotlichtern eigentlich und das ist eigentlich lächerlich, also kann ich lächerlich sagen? Ja, das ist lächerlich, wie einfach es ist. Trotzdem, man muss draufkommen und es sieht super aus, finde ich zumindest. Wenn da so sich 2 Gesichter drehen und wenn man da hinschaut, dann bekommt man wie so ein Grimassenschneiden. Und ja, genug gequatscht. Hier sind Ankafe und viel Spaß damit. Ich denke, ich werde den YouTube-Link auf dem Blog stellen, denn ihr solltet euch wirklich den Spot anschauen. Erstens, es gibt ein paar Sachen, die ich bemerkt habe, die, ich weiß nicht, ob sie zufällig entstanden sind, aber auf jeden Fall, also das Video ist lustig, finde ich zumindest. Bei zwei von den vier Leuten kann ich wirklich nicht sagen, ob es Mädchen oder Jungen sind. Ich glaube Jungen. Ich glaube, bis auf ein Mädchen, das Gitarre spielt, sind alle Jungen. Und wenn ihr den Video, also das Musikvideo anschaut, dann achtet mal, wenn die mal in der Klasse sitzen, achtet mal auf die Handbewegungen des Mädchens. Denn ich glaube, vielleicht war das nicht absichtlich, aber so zwei oder dreimal gab es da so fast so einen faschistischen Gruß. Und da Japan ja im Zweiten Weltkrieg mit Hitler war, ich weiß nicht, ob die irgendwie in den Texten was darüber singen. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn sie sehen nicht so aus. Aber auf jeden Fall finde ich lustig. Dann, das Mädchen spielt super Gitarre. Achtet mal auf die Hände. Und ich finde es geil, diese Computerflammen. Das war total unnötig. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist meine heutige Lieblings-Japan-Rockband. Oder so ähnlich. Naja, das war's von mir. Euch einen wunderschönen Tag und ich gehe jetzt mal Kohle verdienen. Euer Rum Vagabund.